Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have conquered chapter 15. Wir haben Kapitel 15 geschafft. And here the Bible translators actually made a good division. Hier haben die Bibelübersetzer eine wirklich gute Aufteilung gemacht. Because he finished the whole subject of resurrection and death and all this stuff. Denn Paulus hat das ganze Thema Auferstehung und Tod und all diese Dinge jetzt abgeschlossen. Now in verse 1 of chapter 16, here's what Paul says. In Vers 1 von Kapitel 16 sagt Paulus: Now concerning the collection I want you to take for God's holy believers in Jerusalem who are in need. Was nun die Kollekte betrifft, die ihr für Gottes heilige Gläubige in Jerusalem, die in Not sind, sammeln sollt. I want you to follow the same instructions I gave to the churches of Galatia. So möchte ich, dass ihr dieselben Anweisungen befolgt, die ich den Gemeinden in Galatien gegeben habe. So it's very interesting that the New Testament doesn't teach much about offerings. Es ist sehr interessant, dass das Neue Testament nicht viel über Opfergaben lehrt. But it does teach some. Aber doch lehrt es einiges. But what the New Testament teaches is usually applied totally wrong by most churches. Was das Neue Testament aber lehrt, wird von den meisten Gemeinden völlig falsch angewendet. It'd be great to do a whole study on finances and giving for Christians just from the New Testament. Es wäre großartig, eine ganze Studie über Finanzen und Spenden für Christen nur anhand des Neuen Testaments zu machen. See, you must understand. Du musst Folgendes verstehen. You cannot base how to live Christian life on an old covenant relationship between God and Israel. Wie du dein christliches Leben lebst, darf nicht auf der Beziehung zwischen Gott und Israel im Alten Bund gegründet sein. Everything was different. Alles war anders. People like to take tithing and say, oh, Abraham tithed before the law. Die Menschen nehmen gerne den Zehnten und sagen, Abraham hat gemäß dem Gesetz den Zehnten gegeben. That argument is one of the most senseless arguments. Dieses Argument ist eines der sinnlosesten Argumente. Because Abraham did something voluntarily. Denn Abraham hat etwas Freiwilliges getan. So that means everything Abraham did voluntarily, we have to do too? Heißt das, auch wir müssen all das tun, was Abraham freiwillig tat? I mean, Abraham was told to be circumcised. We don't teach that. Abraham wurde gesagt, er solle sich beschneiden lassen. Das lehren wir nicht. That was before the law. Das war vor dem Gesetz. But Abraham did several different things that have nothing to do with us. Abraham hat verschiedene Dinge getan, die nichts mit uns zu tun haben. He's our father in the faith only because of how he believed. Er ist unser Vater im Glauben nur aufgrund der Art und Weise, wie er geglaubt hat. And tithing is never found in the churches in the New Testament. Der Zehnte kann in den Gemeinden des Neuen Testaments nicht gefunden werden. In fact, offerings the way churches teaches is not found in the New Testament either. Auch Opfergaben, wie sie die Gemeinden lehren, kommen im Neuen Testament nicht vor. Let me explain something how I understand these things. Ich erkläre dir, wie ich diese Dinge verstehe. Why do we have to take some Bible verses out of some context to get people to give? Warum müssen wir einige Bibelverse aus dem Zusammenhang reißen, um Menschen zum Spenden zu bewegen? We shouldn't have to do that. Das sollten wir nicht tun müssen. If I go out with a group of people and we eat in a nice restaurant, wenn ich mit einer Gruppe von Leuten ausgehe und wir in einem schönen Restaurant essen, it's not complicated. Ist das nicht kompliziert? Everybody has to pay because everybody's eating. Jeder muss zahlen, weil jeder isst. If there's a group of people would like to meet together at a building, well then pay for it. Wenn sich eine Gruppe von Leuten in einem Gebäude treffen möchte, dann soll sie auch dafür bezahlen. If a group of people would like to have a man who quits his job so that he can preach every Sunday to them, well, pay him for it. Wenn eine Gruppe von Menschen einen Mann haben möchte, der seinen Job aufgibt, damit er jeden Sonntag zu ihnen predigen kann, dann soll sie dafür bezahlen. Don't make it something spiritual with Bible verses that don't even apply for that. Mach daraus nichts Geistliches, indem du Bibelverse anwendest, die nicht einmal darauf zutreffen. The New Testament doesn't teach that. Das Neue Testament lehrt das nicht. If you like to be part of a church, well, help pay the bills. It's really very simple. Wenn du gerne Teil einer Kirchgemeinde sein möchtest, dann hilf, die Rechnungen zu bezahlen. Das ist wirklich sehr einfach. That is a common sense obligation. Das gehört zu einem gesunden Menschenverstand. That's not your Christian obligation. Das ist aber nicht deine christliche Verpflichtung. Your Christian obligation is very different regarding finances. Deine christliche Verpflichtung ist eine ganz andere, was Finanzen anbetrifft. So look what the Apostle Paul is telling these people in Corinth. Schau, was der Apostel Paulus diesen Menschen in Korinth sagt. He said a collection that they are taking up for God's holy believers in Jerusalem who are in need. Er sagt, eine Kollekte, die sie für Gottes heilige Gläubige in Jerusalem durchführen, die in Not sind. See, you have to know a little bit of church history to know what Paul was doing. Du musst dich ein wenig in der Kirchengeschichte auskennen, um zu wissen, was Paulus da tat. Jerusalem was passing through a crisis. Jerusalem befand sich in einer Krise. They had a famine. Es herrschte eine Hungersnot. In fact, there was a prophet in the early church who prophesied that. Tatsächlich gab es in der Urgemeinde einen Propheten, der dies prophezeite. And so the Christians were passing through a difficult time, a time of need, as Paul says here. Und so gingen die Christen durch eine schwierige Zeit, eine Zeit der Not, wie Paulus es hier ausdrückt. So Paul understood that we can't ignore our brothers in need. Paulus verstand, dass wir unsere Brüder in Not nicht ignorieren können. So here's a very simple thing that he did. Er tat also etwas sehr Einfaches. Paul saw it as his obligation as the apostolic father of the different churches. Paulus sah es als seine Pflicht als apostolischer Vater der verschiedenen Gemeinden an, to make sure that they don't just talk about Christianity, but they live it. Dafür zu sorgen, dass sie nicht nur über das Christentum reden, sondern es auch leben. And this is not something he only told to the church in Corinth. The Bible says he gave the same instruction to the other churches. Das sagt er nicht nur der Gemeinde in Korinth. Die Bibel sagt, dass er die gleiche Anweisung auch den anderen Gemeinden gab. Because Paul was very, very sure. Denn Paulus war sich sehr, sehr sicher, that Jesus desires for brothers and sisters to help each other when they are in need. Dass es Jesus Wunsch ist, dass Brüder und Schwestern einander helfen, wenn sie in Not sind. See, Paul said in the book of Acts, Paulus sagte in der Apostelgeschichte, that the Lord told him to never forget the poor. Der Herr habe ihm gesagt, er solle die Armen nie vergessen. Paul wrote that we have an obligation to the poor, first to those who are part of the household of faith. Paulus schrieb, dass wir eine Verpflichtung gegenüber den Armen haben, zuerst gegenüber denen, die zum Haus des Glaubens gehören. So now that the brothers and sisters in Jerusalem went through a financial moment of difficulty, als nun die Brüder und Schwestern in Jerusalem in eine finanzielle Notlage gerieten, because of a crisis that happened there in the whole area, weil es in der ganzen Gegend eine Krise gab, it was simply the responsibility of the other brothers and sisters to help. War es die Verantwortung der anderen Brüder und Schwestern zu helfen. And this has not changed for today. Das hat sich bis heute nicht geändert. Tomorrow I'll talk a little bit more about this. Morgen werde ich ein wenig mehr darüber sprechen. See you guys tomorrow. Bis morgen.